Упражнение 10, страница 213. Die Stewardess. Karin Schmidt ist Stewardess der Lufthansa. Sie liebt ihren Beruf, denn sie kann viele Länder und Städte kennenlernen. Inge, eine Schulfreundin von Karin, kommt heute zu ihr zu Besuch. Die Freundinnen unterhalten sich über ihre Familien und ihre Arbeit. Du weißt ja, Karin, ich fliege oft mit dem Flugzeug, sagt Inge. Ich bewundere immer deine Kolleginnen. Die Stewardessen sind meist jung und hübsch. Sie sind zu den Fluggästen sehr freundlich. Das Flugzeug startet und die Fluggäste hören die Stimme der Stewardess. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Kapitän und die übrige Besatzung begrüßen Sie herzlich an Bord der Maschine und wünschen Ihnen einen guten Flug. Die Stewardessen sind immer hilfsbereit. Die Fluggäste fühlen sich wohl. Dein Beruf gefällt mir gut. Er ist romantisch. Du lernst viele Länder und ihre Leute kennen. Mein Beruf ist interessant, aber nicht leicht, sagt Karin. Die Flugzeuge fliegen nicht nur am Tage. Wir müssen auch nachts arbeiten. Ich bin Brigadeleiterin. Einmal kommt zu mir der Ehemann einer Kollegin und sagt, meine Frau arbeitet nur von 8 bis 16 Uhr. Bei uns ist das aber nicht möglich. Manche Stewardessen sehen ihre Kinder einmal im Monat. Das ist für sie sehr schwer. Wir müssen auch lernen. Die Sprachkenntnisse sind für uns sehr wichtig. Die Fluggäste fragen uns oft über Länder und Städte. Wir müssen auf ihre Fragen antworten. Ich bereite mich jetzt auf den Stewardessenwettbewerb vor. Der Wettbewerb findet in Budapest statt. Die Stewardessen müssen auf dem Wettbewerb ihr Können und Wissen zeigen.